Deutschlandradio Kultur Soundscout. Ob Pop, Rock, Soul, Folk, Jazz, Blues und alles, was es so gibt. Deutschland ist voller guter Musikerinnen und Musiker und Bands und wir wollen Ihnen einige vorstellen. Die Tonart präsentiert Ihnen immer dienstags Musiker und Bands, die am Anfang ihrer musikalischen Karriere stehen und von denen wir glauben, dass man von denen noch was hören könnte. Wenn wir Sie und Ihre Band vorstellen sollen, dann schicken Sie uns doch bitte Ihr Kurzprofil und Ihre drei besten Studioaufnahmen als Download. Mailen Sie an soundscout@deutschlandradio.de, soundscout@deutschlandradio.de. Wir wählen aus und präsentieren gegebenenfalls Sie und Ihre Musik an einem Dienstag. Heute geht's um Rabbit in a Bar aus Bexbach im Saarland. Hi, hier ist DJ Hausente von der elektronischen Rockband Rabbit in a Bar aus dem Saarland. Bexbach heißt der Ort. Das liegt ziemlich genau zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken in der Mitte und los ist da eigentlich nichts und deswegen haben wir auch so viel Zeit, um uns um die Musik zu kümmern. Genau, Rabbit in a Bar. Es war so, dass ich einen Witz erzählt habe oder versucht habe zu erzählen. Und da wir beide alle irgendwie so englisch angehaucht sind, habe ich ihn auf Englisch erzählt. Und er so, Rabbit goes in the bar, Rabbit goes in the bar, Rabbit goes in the bar. Und ich habe 5 bis 20 Mal versucht, den Witz zu erzählen, habe es nie hingekriegt, wurde den ganzen Abend verteilt. Und irgendwann habe ich ihn rausgekriegt und der war so schlecht, dass die Leute gesagt haben, also die Herleitung war ja lustig, aber der Witz war nix. Aber es wäre ein cooler Name für eine Band, Rabbit in a Bar. Wenn mir schwätze, mir klinge genauso wie der Heinz Becher. Heinz Becker. Also, wie man den Heinz Becker vom Fernsehen kennt, so genauso schwätze mir der hin. Oma, das ist Musik, wo du das Radio ausmachst. Also wir versuchen, klassische Rock-Song-Strukturen beizubehalten und das Ganze durch Elektronik ein bisschen aufzulösen. Also elektronische Beats, elektronische Spielereien, aber Rockgitarre mit analogen Verzerrern, Gesang dazu, also diese Spielereien, das ist das, was wir so vorhaben. Scars geht auch um Wunden, die man hat, die einen zieren, also Dinge, die man erlebt hat, die einem zu dem machen, was man ist. Und man sollte die Narben oder die Schmerzen, die man hat, nicht verstecken, sondern es ist einfach Teil des Selbstbildnisses, dass man etwas geschafft hat, eine Krise überstanden hat, Leid überstanden hat oder sowas. Und dass es immer weitergeht. Positiv. Rabbit in a Bar und die können Sie erleben am kommenden Sonntag, am 25. September in Sulzbach bei Saarbrücken.